downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast, Folge 11. Wir sind ein bisschen früher dran als sonst. Normalerweise kriegt ihr uns wöchentlich auf die Ohren. Jetzt haben wir uns letztes Mal ein bisschen warten lassen. Deswegen gibt es uns jetzt nach ein paar Tagen zur letzten Folge heute schon wieder. Herzlich willkommen auch von mir. Heute werden wir wieder ein paar Teams besprechen. Zu Beginn erstmal gucken, was so passiert ist. Jetzt mittlerweile sind ja auch so 12 bis 14 Spiele gemacht worden. Da kann man schon ein bisschen analysieren, gucken, was schiefgelaufen, wo läuft was gut. Das machen wir in recht loser Reihenfolge, dass wir ein paar Teams besprechen werden. Du hast, glaube ich, erstmal noch ein bisschen was, was wir vorschieben. Für euch noch als Überblick. Danach, wie gewohnt, kurz werden wir darauf eingehen, wer sich so verletzt hat. Sogar jetzt die ersten Trade-Gerüchte schon. Dann unsere Awards, die ihr mittlerweile doch bestimmt auch kennt. Freak of the Week und Stinker der Woche. Und dann widmen wir uns den Lakers, die wir diese Woche adoptiert haben. Ihr habt es gesagt, ich glaube, es war ein Hardcore-Fan, der also bereit ist auf unsere knallharten Analysen, wieso die Lakers stehen. Bin ich mal gespannt drauf, was wir so in petto haben für die beiden. Aber ich glaube, jetzt geht's erstmal mit ein paar Zitaten deinerseits los, oder? Genau. Ein paar NBA-Spieler wurden diese Woche von alleine gelassen. Unter anderem Brandon Jennings von den Detroit Pistons, der sich in einer Pressekonferenz dazu geäußert hat, wieso das Team im Moment steht. Und er wurde gefragt, naja, Brandon, woran liegt es denn, dass das Team im Moment nicht so eine gute Offense hat? Der Ball fliegt nicht so in die Reuse, wie er eigentlich sollte. Er hat dazu gesagt, we don't shoot in practice. Wir haben am Anfang der Saison mal Kritik gehört von Monroe zum Trainerstab, wie es in Detroit gerade aussieht. Ist das jetzt der nächste Schuss von Book gegen Stan the Man? Da haben wir auch ein bisschen in den Preview schon mal drüber gesprochen. Wir haben gesagt, dass beziehungsweise in dem ersten Pod, wo wir die Detroit Pistons auch schon unter unsere Fittiche genommen haben und analysiert haben, haben wir gesagt, Brandon Jennings ist einer der Spieler, die dort im Kader am wenigsten zufrieden sind, gerade was Spielzeit betrifft, aber auch die Rolle im Team. Er hatte ein paar Partien im vierten Viertel zuschauen müssen, da hat DJ Augustin den Vorzug bekommen, hat auch ganz gut gespielt. Und jetzt hat er wahrscheinlich ein bisschen Oberwasser bekommen. Detroit hat diese Woche gegen OKC eine knappe Partie gewonnen. Brandon Jennings hat selbst ganz gut gespielt und wird wahrscheinlich sich jetzt gedacht haben, ja, dann gebe ich mal ein bisschen zurück an meinen Coach, dass er mir hier das Vertrauen nicht geschenkt hat. Meiner Ansicht nach natürlich einfach schlecht beraten, keine gute PR. Da wird er sicherlich auch nochmal was gehört was dazu gehört haben von irgendeinem Pressereferent oder Pressesprecher des Teams. Aber das ist so ein bisschen bezeichnend für das, was in dem Team im Hintergrund so zu hören ist. Jo. Zweites Zitat diese Woche, ein bisschen ketzerisch. Eric Bledsoe von den Phoenix Suns hat sich zur Situation der Philadelphia 76ers geäußert und hat gesagt, in einer 7-Spiele-Serie gegen die Kentucky Wildcats, also ein College-Team, sein altes College-Team, würde Philadelphia maximal ein Spiel gewinnen. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, da war er ganz in Gedanken an seine Alma Mater und hat gehofft, dass wieder vielleicht er mit seinen alten Teamkollegen oder alten Kentucky-Alumni Boogie Cousins und John Wall irgendwie wieder auf dem Feld steht. Aber das ist natürlich wishful thinking sozusagen. Ich glaube, ich habe letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, wie Dwight Howard mit seinen Antics, nenne ich sie mal, ein bisschen, auch die Profis, über die man nicht so viel spricht, die man nicht so viel hört, halt ein bisschen sich drüber lustig macht und die nicht ernst genug nimmt. Und dasselbe kann man jetzt hier bei dieser Debatte sehen. Also Philadelphia ist einfach ein Profiteam. Da spielen ehemalige College-Spieler, alle möglichen Awards abgesahnt haben und die würden ihn Grund und Boden spielen. Jetzt, um nur ein paar Sachen zu nennen, die es allein technisch schon sehr schwierig machen würden für Kentucky. Die Schussuhr ist um die Hälfte kürzer in der NBA von 36 auf 24 Sekunden. Du hast eine längere Dreierlinie, du hast keine Viertel. All das würde es eigentlich fast unmöglich werden oder machen, für Kentucky eigentlich auch nur ein Spiel zu gewinnen, glaube ich. Jo, das hat der College-Coach von Kentucky, Kelly Perry, auch direkt gesagt unter der Woche in einem Twitter-Post. Nein, das sind alles Profis, wir würden kein einziges Spiel gegen die gewinnen. Und ich glaube doch, das wäre ein bisschen vermessen. Da kommen manche Jungs erst gerade von der Highschool zu sagen, die würden schon Profis schlagen, egal wie schlecht diese Profis auch sind. Die Quittung hat sich Bledsoe direkt abgeholt im Spiel gegen Philadelphia, dann schön Ellbogen von Nerlens Noel gekriegt. Wahrscheinlich so ein bisschen auf Antwort, als Antwort darauf. Dritte und letzte Zitat, passt ganz gut, weil wir gleich noch ein paar Sätze über die Cavs verlieren werden, kommt von LeBron. LeBron hat gesagt, das Team sei fragile im Moment, heißt frei übersetzt, das Team ist sehr zerbrechlich, es könnte sogar noch schlimmer werden und sein Geduldsfaden frei nach Stromberg ist nicht aus Seil, das heißt, er guckt sich das Jahr noch ein paar Spiele an und er wusste, dass es so ein bisschen eine Übergangsphase geben muss, bis sich die neuen Big Three vor allem da finden. Aber da er den letzten Losing Record in seiner Rookie-Saison 2003 hatte, glaube ich, hat er sich das trotz aller Übergangssituationen ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber sein Geduldsfaden ist auch nicht aus Seide. Also er hat das wesentlich cleverer gemacht. Er hat jetzt gezeigt, okay, ich bin zwar unzufrieden mit der jetzigen Situation und ich muss das als Teamleader auch formulieren, aber ich gebe den Jungs Zeit. Und das ist eigentlich ein sehr cleverer Move von LeBron gewesen, das ist ehrlich. Damit sagt er den Spielern aber auch, und ich glaube gerade den Starspielern, hey, wir haben hier nicht ewig Zeit und guckt euch nochmal das Arbeitspapier an, da steht nichts von Arbeitsverweigerung. Interessant ist, dass du diesen Quote gerade rausnimmst, weil ich habe letzte Woche, glaube ich, schon über diese Players Tribune, dieses Projekt gesprochen, wo Profispieler die Möglichkeit haben, sich zu äußern über bestimmte Themen, die sie bewegen. Und da hat Kevin Love jetzt einen Artikel geschrieben. Ich glaube, er heißt irgendwie How I Spent My Summer Vacation, also wie ich den Sommer verbracht habe. Und ja, es ist so eine richtige Aufbruchstimmung. Er spricht davon, wie die ganze Organisation bei den Cavs viel professioneller ist und auf die Meisterschaft aus, wie er den Teamflieger betreten hat und Meister, also Championship Ringinhaber sozusagen in James Jones und Mike Miller gesehen hat, die ihm einiges mitgebracht haben und mit auf den Weg gebracht haben, wie man Champion ist. Nun stehen sie jetzt da mit einem Negativ-Record, du hast es eben schon erwähnt. LeBron hat zum ersten Mal seit 6 Jahren nach 10 Spielen einen Record, der unter 500 ist. Also vielleicht für euch auch nochmal, wenn wir sagen under 500 oder unter 500, 500 heißt, dass du ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen hast. Ja, vielleicht können wir da auch direkt dann in die Analyse kommen. Wir wollen ein bisschen über die Cavs sprechen jetzt hier zu Beginn, die ein bisschen gestruggelt haben, haben gegen Washington verloren und auch gestern gegen Toronto eine Niederlage eingefahren. Interessant war eben, dass es nicht nur die Defense war, ich glaube, da redest du vielleicht gleich noch ein bisschen drüber, sondern auch die Offense, die richtig rostig war, muss man schon sagen, weil die Cavs in den letzten 8 Minuten im Spiel gegen die Wizards keinen einzigen Korberfolg hatten. Ja, wie gesagt, ich würde vielleicht 1-2 Sätze wirklich zur Defense verlieren und dann auch nochmal zum Thema Chris Bosh, sag ich schon, Kevin Love zurückkommen und zwar im Vergleich mit Chris Bosh. Ich glaube, wenn man die so als Schablone, die Miami Heat, gerade die Anfangszeit der Miami Heat 2010, 2011 mal dagegen legt und sich dann diese Big Three anguckt, dann sieht man recht deutlich, glaube ich, dass Chris Bosh halt ein besserer Verteidiger ist als Kevin Love. Ich denke, das kann man ihm nicht absprechen. Und auch Wade, wenn er fit ist, ist vielleicht im Zweifel auch ein besserer Verteidiger als Kyrie Irving. Bei Kevin Love sind mir 1-2 Dinge aufgefallen und da gab es einen schönen Stat auf NBA.com, der sich dann auch bei Basketball Reference, also 2 Portale, wo wir auch mal gerne reingucken, wiedergefunden hat. Wenn du gegen Kevin Love spielst, 5 feet away vom Korb, heißt also, du bist einer von den großen Spielern, machst du 63% deiner Field Goal Attempts. Das ist unheimlich viel. Und bei 50 Postverteidigern in der Liga, die es so gibt, belegt er damit Platz 49. Genau diese Sachen sind mir auch in den Spielen aufgefallen. Gerade gegen Washington und gegen Toronto. Ganz viele Cuts hinter ihm her, er kommt mit den Pick-and-Rolls nicht klar, unterm Korb wird sehr, sehr klar, sehr gut gegen ihn agiert, seien das die Power-Forwards, die Center, seien es aber auch zum Korb ziehende Guards, die dann halt Kyrie Irving haben stehen lassen, dann vor einem Kevin Love stehen, der nicht als Rim-Protector bekannt ist, da haben sie im Grunde nur Varejao und ob seine Verletzungsmiserie sich dieses Jahr in Grenzen halten kann, das muss man erstmal abwarten. Nur ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein Grund. Also Chris Bosh ist vielleicht nicht One-on-One, einer der großen One-on-One-Verteidiger der Liga, aber insgesamt, was die Rotation angeht, eben besser als ein Kevin Love. Und da muss er echt Gas geben. Und ich glaube, das sind auch Sachen, auf so, die so erfahrene Leute wie Sean Marion oder LeBron zuerst gucken. Pass mal auf, Jungs, die Offense wird sich schon finden. Dieser Run and Gun, der uns auch stark machen kann, das kriegen wir schon hin. Aber wenn wir hinten 100, 105, 110 Punkte kassieren, dann werden wir halt auch in dieser Liga nicht viele Spiele gewinnen. Ja, du sagst es. Also man hat jetzt vielleicht Chris Bosh auch nicht so als Paradeverteidiger im Kopf, der irgendwie mit seiner Masse es schafft, die großen Jungs irgendwie aus der Zone zu halten. Aber man muss sich halt vor Augen führen, dass er im Teamkonzept ein sehr, sehr intelligenter Verteidiger ist. Du hast dieses überaus wichtige System, nicht nur in der Defense auszuhelfen, also wenn jemand durchbricht, wenn jemand penetriert, dann eben den Mann zu übernehmen, sondern eben dieses berühmte Help the Helper. Ja, das heißt, wenn du jemand aushilfst oder dein Teamkollege jemand aushilfst, musst du dessen Mann auch übernehmen. Und das ist eine Sache, die bei den Cavs sehr schlecht funktioniert, gerade bei diesen Toreros, die da im Backcourt sich rumtummeln und viel nach Stats gieren, nach Steals gieren, namentlich dann Kyrie Irving und Dion Waiters. Da muss eigentlich dann niemand rausrücken und helfen. Und eine Sache, die auch Kevin Love nicht zu Unrecht vorgeworfen wird, ist, dass er nach Rebounds giert schon. Das heißt, du siehst genau, dass er nicht den Closeout zu den Shootern unbedingt macht, sondern er streckt seine Hand hoch, orientiert sich aber direkt auf den eigenen Korb, um halt möglichen Abpraller dann zu fangen. Und für Profis, die sind das gewöhnt. Wenn du da nicht wirklich bis ins Gesicht quasi gehst mit der Hand oder vors Gesicht, dann ist das wie ein offener Schuss für die. Und da muss er echt ein bisschen dran arbeiten. Ja, sehe ich genauso. Offensiv hattest du gerade schon angesprochen. Ein, zwei Sätze über Dion Waiters hast du mir vorher gesagt, würdest du gerne noch verlieren. Ich glaube, nicht einer der Lieblingsspieler in der Liga für dich. Was hast du zu ihm zu sagen, zu seiner aktuellen Situation? Ja, also ich glaube, er hat so ein bisschen frei nach Platon gespielt. Das habe ich zusammengefasst. Fuck it, I wanna eat a sandwich. Weil er in genau 22 Minuten Spielzeit auf dem Parkett wirklich eine ziemliche Nullnummer war. Er hat eine Statline gehabt von 1 von 7 aus dem Feld, 0 von 4 from downtown, keinen einzigen Rebound, 2 Turnovers. Er steht da so ein bisschen immer mit offenen Händen und will ein bisschen 2 Escape-Dribbles machen und dann den Pull-Up-Jumper. Wenn der nicht fällt bei ihm, dann hat er eben solche Spiele. Dion Waiters ist tatsächlich jemand, der Punkte machen kann, am Fließband auch, der ein Spiel retten kann, der ein Spiel aufrechterhalten kann, der einen Combat starten kann. Aber wenn das eben mal nicht passiert und wenn kein Flow in der Office ist, dann kommt er auch nicht mit. Und ich glaube, die Cavs sind abhängig, dass jemand von der Bank kommt, der dann wirklich auch kreieren kann. Ein anderer Spieler, den du erwähnt hast, der das vielleicht könnte, wenn er richtig eingesetzt wird, ist Sean Marion. Sean Marion, das kenne ich vor allem jetzt auch als länger Dallas Mavericks-Fan, hat es perfektioniert, aus dem Nichts Punkte zu machen. Aber das ist nur scheinbar aus dem Nichts, weil es dann auf den Coach ankommt, ihn in die richtigen Positionen zu versetzen, Punkte zu machen. Die macht er weniger, indem er in der Ecke steht als Corner-Dreierschütze, was er vielleicht kann, und das sieht auch so hässlich aus. Aber das sollte er nicht unbedingt. Das heißt, David Blatt muss wirklich auch in die Pflicht genommen werden, dass er Sean Marion so auf dem Feld einsetzt, dass er eben mal seinen Floater anbringt, den er hochprozentig trifft und diese kleinen Intangibles macht, die dann eben dem Team helfen zu gewinnen. Sehe ich genauso. Ich habe Dion Waiters immer, oder vergleiche ihn immer gerne mit, als Knicks-Fan, mit J.R. Smith. Das ist so, dass er kann deine zweite, dritte Scoring-Option werden, wenn er total heiß läuft. Er kann dir aber auch ein Spiel total versauen und die anderen Leute echt sauer machen. Also das, ich glaube, LeBrons Hairline wird nicht unbedingt mehr werden oder noch weiter zurückgehen, wenn Dion Waiters sich weiter solche Schüsse nimmt. Genauso wie es bei mir vom Fernseher ist, wenn ich J.R. Smith zugucke. Das sind halt Spieler, wenn sie ein heißes Händchen haben, dann machen sie ihre 30 Punkte, fühlen sich danach aber auch, als wären sie Michael Jordan, und im nächsten Spiel stehen sie dann eben, wie du gesagt hast, mit 1 von 7 da und du stehst mit einem Losing Record von 5 zu 7 da. Ja, so viel dann auf jeden Fall zu dem Punkt, Kyrie und ich sind der beste Backcourt im Osten. Ein anderes Team, wir gehen zu eurer Information jetzt ein paar Teams durch, sagen einfach ein bisschen lose was darüber, was für uns aufgefallen ist, was wir über die denken, sind die Bucks, die ein bisschen andere Saisonwoche verlebt haben, haben nämlich ein Spiel mit 42 Punkten Abstand gegen Toronto verloren, haben also eine dicke Klatsche bekommen, 124 zu 82, ist zwar auf dem Papier sehr, sehr bitter, aber ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, willst du sagen, wieso wir es nicht unbedingt so schlimm finden, dass du halt auch mal so eine Klatsche abholst? Ja, weil es ein junges Team ist. Ich glaube, das ist eingeplant, diese Saison. Also das ist eine, eine Periode jetzt, diese ganze Saison, in der sich das Team finden soll. Du bist dabei, junge Spieler aufzubauen, sei es der Greek Freak, Brandon Knight ist noch relativ jung, Jabari Parker hast als einen der ersten Picks bekommen. Ich glaube, das ist schon eingeplant. Für mich spielen sie eine gute Saison, teilweise sogar über den Möglichkeiten, wie ich es vorher gedacht hätte. Aber sie haben halt so diese Abgezocktheit noch nicht. Ne? Das fehlt noch ein bisschen. Ich hatte das Spiel gegen die Knicks natürlich geguckt. Da führen sie mit 26 Punkten. Am Ende lässt du dann die Knicks wieder mit 2 Punkten rankommen. Das passiert einem erfahrenen Team passiert sowas nicht. Die halten dich schön konstant auf 10 Punkten Abstand, fahren das Ding ganz easy im vierten Viertel nach Hause. Und den Bucks ist das aktuell noch egal. Die wollen weiter zum Korb ziehen, weiter Fastbreaks laufen, weiter schnelle Angriffe fahren und so. Dann passiert sowas halt mal. Das wird nicht das einzige Mal in der Saison bleiben, aber ich glaube trotzdem, haben wir sie nicht zu Unrecht als League Pass Team vor der Saison angekündigt. Ist halt ein Up and Down, wie du sagst. Sie haben vorher eine Triple Overtime gewonnen in Brooklyn, was auch ein interessantes Spiel war, weil halt Jason Kidd an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Du sprichst gerade an, wie Brandon Knight sich verlegt hat. Aber eine tolle Teamchemie, weil wer hat dann letztlich das Spiel entschieden für sie? Ja. Brandon Knight. Ne? Also er hat das dann auch ganz klar gesagt, war total humble, hat gesagt, hey, totalen Dank an meine Teammates, das war ein katastrophaler, verlegter, freier Wurf und spricht für das Team und macht Spaß, denen zuzuschauen. Vielleicht ein Team, wo man sieht, dass wir jetzt auch nicht unbedingt Propheten sind. Wir mögen vielleicht häufig sagen, ja, hey, haben wir in den Previews gesagt. Letzte Woche haben wir ziemlich über die Denver Nuggets, ja, nicht gehatet, aber haben sie auf jeden Fall kritisiert und haben gesagt, hey, da sieht's nicht so rosig aus. Danilo Gallinari sieht aus, als sei er irgendwie fertig und die Knie seien immer noch im Eimer. Und was machen sie? Gewinnen schön ein paar Spiele diese Woche, haben jetzt ein Record von 5-7, sind in den Standings auch ein bisschen geklettert wieder, sind auf dem 11. Platz in der Western Conference. Und da müssen wir ganz einfach sagen, okay, die haben einen ganz guten Lauf und ist nicht ganz so gewesen, wie wir gedacht haben. Ein weiteres Team, das ein bisschen gestruggelt hat diese Woche, weniger aber aufgrund von spielerischer oder noch viel weniger aufgrund des Coaches, sind die Bulls besser? Sie haben wieder einmal, muss man leider sagen, mit Verletzungspech zu kämpfen. Nicht nur Derrick Rose, der nur 5 Spiele gemacht hat bisher die Saison, und Pau Gasol haben gefehlt. Dann hat Henrik noch das Spiel aussetzen müssen und Taj Gibson hat sich am Knöchel verletzt, ist umgeknickt. Ja, ist einfach schade, weil wenn so viele Spieler fehlen, die dir halt gerade offensiv was geben, kannst du auch mit einem Most Improved Player bis jetzt wie Jimmy Butler schwer nur über die 90 Punkte kommen. Ja, und es gibt nur in jedem Team auch ein gut eingespieltes Team, defense-starkes Team und gut gecoachtes Team wie die Bulls, gibt's nur eine gewisse Grenze an Spielern, die du verkraften kannst. Und Taj Gibson in seiner Rolle in dieser Saison gehört mit Sicherheit dazu, zu einem der Spieler, die du nicht so einfach verkraften kannst. Diese Frontcourt-Rotation mit ihm funktioniert wunderbar. Für mich Early Sixth Man of the Year Award. Dass er jetzt verletzt ist, ist schon richtig kacke für das Team, muss man wirklich sagen. Dann kommt es wieder dazu, dass du durch diese Verletzung Jimmy Butler wieder 45 Minuten spielen lässt wahrscheinlich. Mirotic mit seiner Erfahrung aus Europa muss jetzt auf einmal viele Minuten in der NBA spielen, obwohl du den ja eigentlich so langsam hättest ranführen können. Das macht's nicht einfach. Über Derrick Rose haben wir letzte Woche ziemlich ausgiebig gesprochen. Da sind an jeder Ecke, an jedem Muskel in seinem Körper ist ein Fragezeichen. Müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber letzte Woche haben wir noch so über die Offense der Bulls geschwärmt und jetzt fällt Taj Gibson aus. Das ist einfach echt schade. Ja, definitiv. Ein weiteres Team, was wir noch kurz besprechen wollen, sind die Sacramento Kings. Ich glaube, das ist so ein Team, was ziemlich heiß ist sozusagen momentan, wo viel drüber geredet wird, haben einen Winning Record momentan, ich glaube 8 Siege und 5 Niederlagen. Und da fragen sich jetzt eigentlich recht viele, wie wir auch, sind die for real oder müssen wir überhaupt noch fragen, ob die for real sind? Ist es vielleicht sogar so, dass die über die ganze Saison, über alle 82 Spiele einige Teams ärgern können, wie sie es diese Saison schon gemacht haben? Ich finde das sehr spannend. Wir sind beide bekannt als große Boogie-Fans. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Was ich aber wohl nicht so vorhergesehen habe, gebe ich ganz ehrlich zu, ist, dass Darren Collison sich so gut einfügt in die Teamchemie und ins Teamgefüge vor allem. Kann wohl auch sehr gut mit Boogie, trifft seine Würfe, ist sehr gut, was so ja, den ganzen Spielaufbau betrifft. Ich glaube, ja, mit denen ist zu rechnen, dass sie auf jeden Fall dem einen oder anderen Top-Team ja, den Sieg wegnehmen. Ja, für mich ist es trotzdem schwierig, aktuell sie in die Playoffs reinzureden, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt das gut, das, was du gerade gesagt hast. Boogie spielt eine Granatensaison, Collinson passt gut rein. Du holst dir Stabilität darüber, dass du Rudy Gay jetzt verlängert hast, also dass das Team weiß, wir können jetzt erstmal miteinander arbeiten, das kann sich alles in Ruhe finden. Aber dafür ist der Westen halt dann doch zu stark. Ich glaube, die werden noch die ein oder andere Phase haben, wo es dann halt auch mal nicht läuft. Und dann ist so ein X-Factor wie OKC, die im Moment da ganz unten rum lungern. Da kommen ja so ein paar Leute, die Basketball spielen können, in den nächsten Wochen wieder zurück. Das heißt, die werden auch noch mal ein bisschen klettern, nehme ich an. Ich glaube, sie sind vielleicht das Phoenix Suns aus der letzten Saison, eine Überraschungsmannschaft, die es am Ende dann doch nicht ganz über die letzte Hürde schafft. Aber nichtsdestotrotz fände ich auch eine Saison auf dem 9. oder 10. Platz echt ein Erfolg, muss ich sagen. Kommen wir jetzt zu einer Rubrik, auf die wir eigentlich jede Woche verzichten könnten. Die Verletzungen diese Woche, da sind leider auch wieder ein paar dazugekommen. Wahrscheinlich der namhafteste, jedenfalls auch was die Dauer der Verletzungen betrifft, ist Kevin Martin von Minnesota, ein Team, was ähnlich, wenn nicht sogar noch mehr, von Verletzungen geplagt worden ist. Du hast Ricky Rubio, der schon so super lange ausfällt. Und jetzt eben noch Kevin Martin, der sich das Handgelenk gebrochen hat. In der Partie, wo er, muss ich jetzt schon ein bisschen was vorwegnehmen, das ist meine Honorable Mention für den Freak of the Week, wo er halt echt 37 Punkte aufgelegt hat und sich das Handgelenk gebrochen hat. Ja, gegen meine Knicks. Ich hätte eher damit gerechnet, dass es das Handgelenk verbrannt hat, so heiß wie er in dem Spiel gelaufen ist. Aber das macht die Niederlage von uns gegen Minnesota doppelt peinlich. Weitere Leute, die ausgefallen sind, James Johnson mit einem Ankle Sprain, auch noch nicht klar, wann er wieder zurückkommt. Michael Kidd-Gilchrist von den Philadelphia 76ers hat sich am Fuß verletzt, fällt wahrscheinlich noch zwei Wochen aus. Von Charlotte fällt wahrscheinlich noch zwei Wochen aus. Dwight Howard, einer meiner Fantasy-Player, ist am Knie verletzt. Auch da steht nicht genau fest. Auf der Day-to-Day-Liste ist er nicht. Heißt also für mich, es wird mindestens 3, 4, 5 Tage dauern, bis er wieder da ist. Und ich hatte es gerade schon mal angesprochen. Die so bald wieder zurückkehren könnten, KD und Westbrook sein, und da freue ich mich tierisch drauf. Aber du hattest gerade noch im Gespräch vorher was zu Thiago Splitter gesagt. Der ist aktuell auch noch verletzt und da sind dir so ein, zwei Gedanken zugekommen. Ja, genau, ist ein bisschen mysteriös, weil der offizielle Grund, wieso er jetzt gerade momentan fehlt, ist, dass er was an der Wade hat. Du hast es auch, als wir heute darüber gesprochen haben, schon gesagt, ja, irgendwie hat irgendwie jeder was an der Wade und das dauert irgendwie 3 Wochen. Viele Leute vermuten aber, dass es irgendwie eher was anderes ist und dass es vielleicht sogar mit nervlichen Problemen zusammenhängt, und das wäre natürlich eine Sache, wo man dann aufhorcht und hofft, dass es das nicht ist, weil er super, super wichtig für die Defensive des Champions ist. Einfach weil er, wir haben es vorhin erwähnt, diese Team-Defense, Help the Helper, das hat er total verinnerlicht und ist wahnsinnig wichtig für das Team, dass sie halt wieder auf so ein Level kommen, wo sie mindestens unter den Top 10 Defenses der Liga sind. Ohne ihn wird das sicherlich schwer. Wird sich zeigen, wie lange er denn tatsächlich noch ausfällt. Es gibt die ersten Trade-Gerüchte diese Saison. Es wurde gesagt, dass die momentan ein bisschen holprigen Brooklyn Nets auf die russische AK-47 Andrei Kirilenko eventuell verzichten und ihn gerne abgeben würden. Was sagst du dazu? Ja, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass die Philadelphia 76ers einen Kasten alkoholfreies Bier für Andrei Kirilenko geboten haben. Wundert mich. Tatsächlich. Ich dachte, dieser Bond zwischen ihm, diese Verbindung zwischen ihm und dem Owner der Brooklyn Nets wäre so krass oder so eng, dass er da wirklich auch noch ein, zwei Jahre spielen wird. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie einen Spieler wie ihn nicht brauchen, weil rosig läuft es jetzt im Team nur wirklich nicht. Kannst du dir vorstellen, ob, ich nehme mal an, dass Philadelphia ihn nur holt, um den Salary Cap ein bisschen zu erhöhen? Wir hatten es mal vor ein paar Folgen gesagt. Es ist halt so, dass sie aktuell unter dem Pflicht-Salary Cap, unter dem Limit nach unten liegen, also brauchst du ein paar Verträge noch, damit du dann keine Strafe zahlen musst. Das werden sie dann mit ihm wohl machen und ihn sofort waiven. Das heißt aber nicht, nur weil Brooklyn ihn nicht will und Philadelphia nicht, dass er nicht vielleicht für ein anderes Team doch von Wert sein könnte. Ja, eigentlich gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall noch Wert hat. Gerade für Teams, die sich im Bereich der Contender tummeln, müsstest du eigentlich Verwendung haben für jemand, der sehr ordentliche Defense spielt, ein bisschen Manko von ihm, dass er nie wirklich konstant den Sprungwurf getroffen hat. Und die Frage ist auch, wie viel er tatsächlich noch im Tank hat. Er hatte während des kurzen Lockouts ein Jahr in Russland verbracht, wurde da glaube ich auch irgendwie MVP, ist dann zu Minnesota gewechselt, in die NBA zurück, hat da ein ganz ordentliches Jahr gebracht in einem recht schlechten Team, was die Playoffs nicht erreicht hat. Und hat jetzt einfach den Rang abgelaufen bekommen. Also die Rotation scheint da halbwegs fix zu sein, dass du halt Bogdanovic, Tjelitovic spielst, dann Anderson, dann auch noch der von der Bank kommt. Da scheint er nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Ich kann das nicht unbedingt nachvollziehen. Gerade wenn du ein bisschen in die zweite Runde kommen möchtest, brauchst du einen tiefen Kader. Ein Team, was ihn gebrauchen könnte, was auf der Shooting-Forward-Position keinen tiefen Kader hat, sind die Clippers. Da wirft momentan Matt Barnes ziemlich fleißig Backsteine gegen den Korb und versucht irgendwie den Korb irgendwie kaputt zu kriegen, aber nicht den Ball in die Reuse zu werfen. Wenn er den Dreier nicht trifft, ist das schwierig, weil dann das Spacing mit DeAndre Jordan halt ganz, ganz eng wird. Sie haben auf der Bank einen recht dicken Hedo Türkoğlu, der so unter den Favorites dieser Grandland Keep Getting Them Checks Jungs wäre, mit Recht. Spaß beiseite. Ich glaube, die Clippers könnten jemanden gebrauchen, der dann gerade in der zweiten Garde mit Spencer Horst, dann, wo das Spacing dann ganz gut ist, auf dem Flügel verteidigen kann. Und das würde Sinn ergeben. Muss man halt gucken, was man abgibt. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden als irgendwie Miller Lite. Aber weiß ich nicht, vielleicht tut es ja wirklich sogar ein Second Rounder. Ja, gucken wir mal. Wer definitiv Spaß macht diese Woche, ist unser Freak of the Week, also einer der wöchentlichen Awards, die wir verteilen. Der beste Spieler oder der uns am meisten Spaß gemacht hat, und der wird auch wieder gebührend empfangen. Unser absoluter Favorite diese Woche, Boogie Cousins, Boogie. Ist es bei mir. Granaten-Stats aufgelegt, ein Spiel gehabt gegen die Bulls und das zweite Spiel gegen Minnesota, was ich mir jetzt rausgeschrieben habe. Davor hat er, glaube ich, noch eins gegen Anthony Davis gehabt, da hast du noch ein paar Stats zu. Alleine nur mal die Stats, die er in den beiden Spielen, die ich jetzt gerade gesagt habe, aufgelegt habe, 22 und 14 gegen die Bulls und dann 31 und 18, 11 von 15 aus dem Feld gegen Minnesota. Steht in absoluter Konstanz seiner bisher überragenden Saison und in dieser Woche hat er nochmal einen draufgelegt. Ich habe total Bock, mir macht er total Spaß und ich glaube, das geht eigentlich den meisten NBA-Fans so. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht erstmal vorweg. Er hat im Spiel gegen die Pelicans, gegen Anthony Davis, der ihn tatsächlich auch viel verteidigt hat, auch nochmal schön 24-17 aufgelegt, dann nochmal 22-14 halt, wie du sagst, gegen Noah und Gibson, als beide noch gespielt haben. Und dann eben 31-18 mit einer wahnsinnigen Quote, 6 Offensive Rebounds gegen Minnesota. Und ja, wie du sagst, der macht einfach Spaß, ne? Du siehst wirklich, wenn er aufblüht, wenn er mal ein paar Spieler Würfe in Folge trifft, ja, dann macht er den Shimmy Shake oder zeigt einfach der Crowd irgendwie, ja, hey, kann nichts dagegen machen, ich bin halt einfach gut. Oder gönnt sich dann auch einfach den Ballvortrag und versucht irgendwie Crossover, und Rudy Gay steht halt daneben und denkt mir, Junge, gib mir den Ball, die Shotclock läuft gleich runter. Aber das ist halt das ganze Paket, das kriegst du mit Boogie Cousins. Und der Unterschied, das hat er auch vorher gemacht, ist, dass sie dieses Jahr anscheinend erstmal gewinnen. Und das muss man ihm echt zugute halten. Kommen wir zum zweiten Award, den wir wöchentlich vergeben. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Spieler. Fangen wir vielleicht erstmal mit meinem an. Aber bevor wir das tun, wollen wir natürlich den Stinker der Woche auch gebührend einleiten. Ja, ich gebe den Song heute einem Spieler der Philadelphia 76ers und das ist Michael Carter-Williams. Ist ja wieder von der Verletzung genesen, muss man deshalb vielleicht auch mit Vorsicht genießen, was ich jetzt sage, aber ich möchte ein paar Stats euch präsentieren oder nicht vorenthalten, die allerdings nicht ganz so die Creme de la Creme sind, sondern eher so, der Keller, was das betrifft. Und er ist tatsächlich auch, was die Quoten betrifft, ziemlich in den Keller gewandert. Er hat in 7 Spielen, seit er wieder da ist von seiner Verletzung, aus dem Feld 31 von 89 Korbversuchen verwandelt. Das sind 34%. Nur 5 von 24 Dreiern, das sind 20%. Dann denkst du, ja gut, dann trifft er wenigstens die Freiwürfe. Naja, 19 von 30 sind auch nur 61%. Und ein Stat, der wirklich sagt, wie hilflos dann auch er auf dem Feld war mit seinem ganzen Team, ist, dass er ein Plus-Minus, für euch vielleicht zu Hause, Plus-Minus, was ist das? Das sagt an, wie viele Punkte ein Team macht, entweder für oder gegen das Team, wenn ein Spieler auf dem Feld ist. Und da hat er in 7 Spielen einen Plus-Minus-Wert von minus 67. Ja, to make things worse, wie die Amis sagen, hat er auch noch 4,5 Turnover pro Spiel aufgelegt. Das wäre nicht so schlimm, wenn er dann auch noch die entsprechenden Assists dazu packt. Aber seine Turnover-Assist-Ratio, also das Verhältnis von Turnover und Assists, ist negativ. Der hat 0,96 Turnover-Assist-Ratio. Das heißt, für jedes Assist, das er spielt, spielt er mehr Turnover. Ja, klar, man muss ihm erstmal ein bisschen Pass geben, weil er gerade wiederkommt von der Verletzung, aber man sieht schon, dass er ziemlich überfordert ist mit seiner Rolle. Und wir haben letzte Woche über Philly recht lang gesprochen, deshalb fasse ich mich kurz. Ich glaube, dass man ihm vielleicht auch so ein bisschen Bad Habits antrainiert dadurch. Hat er nicht noch vor 2 Wochen gesagt, er tankt auf gar keinen Fall und er würde sich immer 100%ig reinhängen? Minus 67 spricht eine andere Sprache. Ja, wirklich katastrophal, zu Recht. Dein Stinker der Woche. Zu meinem habe ich eher, ja, sage ich mal, ein bisschen was zum Meckern auf die gesamte Saison gesehen. Und in dieser Woche war es dann nochmal richtig schlimm. Lance Stephenson, the 8th Grader, ist nach Hause gekommen, nach Indiana, im Spiel gegen die Pacers, jetzt mit seinen neuen Charlotte Hornets. 10 Punkte, 4 von 12. Kann man noch sagen, naja gut, vielleicht war er ein bisschen nervös, wieder an alte Wirkungsstätte und. Das hat er dann direkt bestätigt im nächsten Spiel mit 5 von 12 und 12 Punkten gegen Orlando. Beides natürlich Niederlagen. A, ist Charlotte vielleicht eins der Teams, was wir im Osten durchaus besser gesehen hätten. Und B, finde ich halt seine Rolle zusammen mit Kemba und Big L, habe ich mir da deutlich mehr von versprochen. Er ist so ein bisschen der Heißsporn im Team, macht so ein bisschen das, was er will. Aber ich meine, wenn du einen guten Vertrag kriegst und er hat einen guten Vertrag vor der Saison bekommen, dann kann 4 von 12 oder so kann nicht dein Maßstab sein. Natürlich legt er gute Assist-Totals auf und Rebounds auf. Also er arbeitet schon für sein Geld, wenn man so will. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber er muss dringend effizienter werden, sonst wird das Team halt auch nicht viele Spiele gewinnen. So, das ist jetzt nicht leicht für mich, weil ich Lance sehr, sehr mag. Ja? Ich bin ein großer Fan. Aber ich muss jetzt ein bisschen tief in die Metapherkiste greifen. Mit Lance ist das so ein bisschen so wie mit einem Affen, dem du einen Hammer vorlegst, ja, und der Affe denkt sich, oh krass, das ist irgendwas und packt den Hammer an und freut sich wahnsinnig, weil er halt Bock hat und ne, er hat einfach Bock, was ist das? Aber er weiß nicht, was er damit machen soll, ja, und genau so ist das mit Lance auf dem Basketballcourt. Wenn du ihm den Ball gibst, ja. Hey, geil, was kann ich jetzt damit machen? Wie wär's mit einem Dribble oder einem Pull-Up-Jumper? Oh, die Shotklatter ist leider schon runter und dann irgendwie was Verrücktes. Klar, es macht ihm immer Spaß, hohe Intensität, aber das reicht manchmal nicht. Und du musst auch manchmal einfach sagen, okay, dann stelle ich mich in die Ecke und krieg einfach keine Ballberührung. Aber dann kann halt Big L in der Zone irgendwie arbeiten und halt 2 Punkte machen. Ja, wo wir gerade bei der Metapher sind, das ist mir gerade eingefallen. Ich kann mir auch vorstellen, da er immer so viel alleine macht und dann, ja klar, Coach, du hast ein Play gerade irgendwie aufs Taktikbrett gemacht, was für ihn vielleicht so viel Aussagekraft hat, wie für mich eine Mathe-Klausur in der Oberstufe damals, wenn er da drauf guckt. Ja, du hast das Play gedrawt, das ist für L oder das ist für Kemba Walker. Ich ziehe aber den Fadeaway-Dreier vor und da ist er schon und Backstein und so sieht es in den letzten Wochen halt aus. Ja. Also ist wirklich schade. Super talentierter Spieler, aber im Moment läuft es halt im ganzen Verein nicht so richtig rund. Spiel der Woche hatten wir euch letztes Mal empfohlen, die Cavs gegen die Wizards. Haben wir gerade schon mal ein bisschen angeteasert, 1-2 Sätze zu den Cavs verloren. Das Spiel ist auch verloren gegangen mit 91-78. John Wall war total dominant, 28 Punkte, ich glaube knapp an die 10 Assists oder ja. Super Spiel gemacht, also was wir gerade nochmal angesprochen hatten, den Backcourt der Liga, den besten Backcourt der Liga, das sollte dann erstmal, oder da sollte es ziemlich still in Cleveland werden vorerst. Das Spiel dieser Woche, was wir euch empfehlen wollen, wäre Denver gegen Phoenix. Wir haben gerade gesagt, bei Denver haben wir uns so ein bisschen in unseren Previews vertan, wenn man den letzten Spielen Glauben schenken darf. Und ich glaube, dass das ein Spiel sein kann, was so in die Richtung beide Teams 120 im Scoring laufen kann. Viele kurze Angriffe, viele Schnellangriffe, spektakuläre Plays. Da sind eigentlich beide Teams für bekannt. Glaube ich, kann man sich drauf freuen. Das Ganze läuft Mittwochnacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also wenn ihr Zeit habt oder am Donnerstag nicht viel vor, dann gebt euch das ruhig. Kann lustig werden. Ja, auch taktisch. Auch wenn Denver jetzt dieses Jahr mit Moskau ein bisschen größer spielt, glaube ich, müssen die Teams sich ein bisschen aufeinander einstellen. Man sieht von Phoenix häufig dieses Drei-Point-Guard-Spiel, in dem du halt Isaiah Thomas, Bledsoe und Dragic gleichzeitig auf dem Feld hast. Da kann Denver dann eigentlich auch ein bisschen mitgehen und auch einige kleinere Spieler, zum Beispiel Wilson Chandler dann auf der 4 und Fried auf der 5 bringen, wenn jetzt zum Beispiel Markieff Morris oder die Morris Twins dann den Frontcourt bemannen. Ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Kommen wir nun zu unserem adoptierten Team, den Los Angeles Lakers, die momentan ihre Standings ein bisschen verbessern konnten. Also sie haben zwei Spiele gewonnen diese Woche, sind jetzt bei einem Record von 3-10. Dienstags war das auswärts in Atlanta gegen die Hawks, haben sie gewonnen mit 114-109. Mittwoch im Back-to-Back dann zu Hause gegen die Houston Rockets, die allerdings auch ohne Dwight Howard und Terrence Jones waren. Haben sie auch gewonnen mit 98-92. Ja, und dann Freitag ordentlich einen auf die Nase bekommen, auswärts in Dallas in Texas gegen die Mavs mit 140-106 verloren. Ich denke, wir werden jetzt erstmal ein bisschen die Spiele hintereinander analysieren, gucken, was uns da ein bisschen aufgefallen ist und am Schluss haben wir noch ein paar Stats und uns bestimmte Spieler mal ein bisschen genauer angeschaut und gucken, was ist wirklich deren Impact auf das Team und wie geht's weiter. Dienstag das Spiel war auch vor Anpfiff eigentlich schon erstmal erfreulich für die Lakers, weil sie einen wichtigen Mann zurückbekommen haben. Das war Nick Young, Swaggy P, genau, der hat direkt eigentlich auch von der Bank die Entlastung gebracht, die sich von ihm erhoffen. Ich glaube 16 Punkte oder 16 und 17 in nacheinander folgenden Spielen da im Back-to-Back, also ist eigentlich ganz gut reingekommen direkt. Hat seine typischen Schüsse genommen, aber hat wirklich auch was gerissen und dazu Teil daran gehabt, dass die Lakers diese beiden Spiele für sich entscheiden konnten. Natürlich auch ein typisches Swaggy P Zitat, was ich jetzt bringen muss, dass er in die Mikros nach dem Spiel gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt: "It's just like the swagger factor, it just rubs off on everybody." Also sowas von: Jungs, der Swag ist zurück, seht, mit mir klappt's natürlich. Tatsächlich stimmt das dann auch so ein bisschen so. Ich glaube, Corby hat gesagt, darauf angesprochen, ob das denn stimmen würde, was er gesagt hat. Also geschmunzelt und gesagt, ja gut, wenn es hilft, dann ist das so. Und es hat geholfen, denn sie haben 67 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht, haben im gesamten Spiel 54% aller Würfe verwandelt und haben dann eben so einen bestimmten Spieler, der jetzt auch über 32.000 Punkte gemacht hat in seiner Karriere und damit der vierte Spieler ist, der diese Marke erreicht hat. Natürlich, sie haben Kobe Bryant, der dann die Clutch Plays raushaut am Ende des Spiels. Und das hat er zweimal sehr erfolgreich gemacht mit jeweils zwei oder jeweils einem Drei-Punkte-Play. Sowohl gegen die Hawks als auch gegen die Rockets, wo er letztlich das Spiel dann geeist hat, wie die Amis sagen, hat das Spiel dann auf die Siegerschiene gebracht oder sein Team auf die Siegerschiene. Gegen Atlanta, das war echt schön, gegen Thabo Sefolosha, diesen typischen Shimmy-Shake, Fadeaway-Jumpshot mit Foul. Das wäre schön anzusehen. Was sonst noch so aufgefallen ist beim ersten Spiel: Jeremy Lin hat sehr, sehr effizient gespielt, Double-Double mit 15 und 10, nur 7 Würfe genommen, also hat sich wirklich sehen lassen können. Das Spiel Mittwoch, mache ich jetzt einfach mal kurz weiter, gegen die Rockets, war ähnlich. Was mir da aufgefallen ist, jetzt ein bisschen unabhängig vom Ergebnis, war, dass Wesley Johnson 36 Minuten gespielt hat. Und ich glaube, in der Saison ist er so ungefähr 32 Minuten auf dem Parkett. Hat in dem Spiel auch nur 6 Würfe genommen überhaupt. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass die Lakers sehr, sehr dünn auf dem Flügel sind, oder? Ja, total. Also da sind einige Jungs, die mir zu viel Spielzeit kriegen und das Coaching oder die Rotation ist der Grund, warum ich von dem Coaching auch nicht so richtig überzeugt bin. Ich habe mir ein paar generelle Stats rausgesucht, die mich zum dritten Spiel dann bringen würden, weil ich glaube, das dritte Spiel gegen die Dallas Mavericks ist so ein bisschen, naja, eher so ein Gradmesser für die Saison, wie sie bisher gelaufen ist. Du hast zwar viel gescored mit 106 Punkten, hast aber so unheimlich viele Punkte kassiert mit 140, dass du eben gar keine Chance hast, das Spiel auch nur ansatzweise für dich zu entscheiden. Gründe dafür, ich lese das mal runter, was ich mir aufgeschrieben habe. Effective Field Goal Percentage der Gegner 56%. Das heißt, die effektiven Field Goals zu 56% knallt der Gegner die rein. Schlechtester Wert der Liga. Dann kannst du sagen, naja, vielleicht verteidigen sie Dreier ja vielleicht ganz gut. Nee, tun sie nicht. 42% aller Dreierversuche der Gegner gehen ebenfalls durch die Reuse. Die Gegner können auch in ihren Rotationen und Plays machen, was sie wollen. 25,4 Assists, das ist ebenfalls der schlechteste Wert der Liga, den sich die Lakers da fangen. Und sie kassieren eben, und das ist halt der Stat, der da im Grunde am meisten aussagt, 112,5 Punkte pro Spiel. So viele Punkte kannst du nicht in jedem Spiel machen, dass du dich da wirklich großartig ja rauskämpfen kannst aus so einer Misere. Offensiv, als ich mir ein paar Spiele angeguckt habe, es fällt halt sehr stark auf, dass ISO-Plays für Kobe dabei sind. Ich glaube nicht, dass das unbedingt mit Swaggy P besser werden wird, wenn Kobe dann eine schlechte Nacht hat. So wie gegen die Dallas Mavericks, 6 von 22, dann wird es halt umso schwerer für die anderen, das auffangen zu können. Eine schöne Szene gab es im Spiel gegen die Dallas Mavericks. Irgendwann im zweiten Viertel, ich glaube es war 40, 49 oder irgendwie sowas, noch 6 Sekunden auf der Shotclock, der Ball wird rausgespielt zu Kobe. 6 Sekunden noch auf der Shotclock, wie gesagt, da kannst du normalerweise 1-2 Plays, kannst du vielleicht noch laufen. Was macht Kobe? 35 feet away from basket, nimmt sich den Dreier, Fadeaway, Airball, Possession für den Gegner. Das sind natürlich Sachen, da siehst du vielleicht, wenn so ein, einfach mal ins Blaue gesprochen, so ein Steve Nash sich nicht verletzt hätte. Der wird mit Sicherheit nicht von 35 Fuß weg vom Korb so einen Dreier nehmen. Der nimmt den Ball runter, ruft sich einen von den großen Jungs ran, versucht einen Pick and Roll zu laufen, stellt vielleicht vielleicht einen Foul zu ziehen, stellt Kobe auf den Flügel, dann kann er sich da einen ordentlichen Dreier nehmen oder eben Nick Young. Aber das passiert im Moment alles nicht. Jeremy Lin, ja, du hast gerade gesagt, 15-10 war schon in Ordnung, ist aber in seiner Floor-General-Rolle da überfordert. Er kann auch Kobe nicht sagen, wo er zu stehen hat. Kobe sagt den anderen Jungs, was zu tun ist, und im Zweifel macht er seine berühmte Ich-teile-das-mehr-Bewegung, heißt Isolation-Play, und ich mach's sowieso alleine. Kann ich ihm ehrlich gesagt auch nicht verdenken. Also es gibt nicht viele, du hast es gerade angesprochen, wenn einer da bei den Lakers das Spiel entscheidet, dann ist es eben er. Warum soll er sich die Schüsse dann nicht auch nehmen? Ich habe mir zwei Spieler rausgesucht, die so ein bisschen beide sowohl Höhen und Tiefen der Los Angeles Lakers personifizieren. Vielleicht vorweg, habe mir die Statistik ein bisschen genauer angeguckt, wenn Marius vorhin sagt, wir sind nicht nur bei Basketball Reference, sondern auch bei NBA.com, meinen wir natürlich nicht, dass wir uns angucken, hey, wie sind die Spiele ausgegangen, sondern das ist wirklich empfehlenswert. Die haben, glaube ich, seit letztem Jahr ihre Statistikseite ja ziemlich neu überarbeitet und haben wirklich ein Shot-Tracking, also haben die Möglichkeit, dass du Rebounds, Schüsse, alles wirklich auf jeden Wurfversuch, jeden Rebound genau tracken kannst und nicht nur eben, wie es ausgegangen ist, sondern wie viel Uhr war noch, wie viel Zeit war noch auf der Schussuhr, wie weit war der nächste Verteidiger entfernt, von wo war der Wurf, wie häufig nimmt er die, und das lässt dann wirklich so ein bisschen einen kompletten Scouting-Report machen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ein paar Statistiken hervorheben, nämlich von Ed Davis und Jordan Hill. Vielleicht zunächst Ed Davis, ich glaube, wir haben uns ein Spiel gemeinsam angeguckt von den Lakers, haben uns erstens gefragt, wieso spielt der Junge so wenig? Ja, klar, die Lakers haben ziemlich viele Vierer, haben Carlos Boozer, der anfängt dort und der irgendwie 30 Minuten spielt, der wahrscheinlich der schlechteste Teamverteidiger der gesamten Liga ist, muss man so sagen. Nimmt schön noch seinen Jumper über den Kopf. Aber da kann man vielleicht auch mal einen jungen Spieler aufs Feld lassen, der wahnsinnig effektiv ist. Ed Davis hat eine Feldwurfquote von 63,6%, der die Boards crasht, ja, der fast 7 Rebounds in limitierter Spielzeit holt. Und nicht nur das, häufig fragst du ja auch gerade ja jemand, weiß ich nicht, wie Nikola Vucevic, der ja irgendwie 12 Rebounds holt, 6 davon fallen dem in den Schoß. Ja, weil das andere Team schon in der Rückwärtsbewegung ist. Klar, Davis sammelt auch solche Rebounds gerne ein, aber 53% aller Rebounds, die er holt, sind contested. Das heißt, da muss er wirklich kämpfen um den Ball. Und gerade die Rebounds, die er holt, sind zur Hälfte Offensiv-Rebounds. Ja, wo ich gerade so viele schlechte Statistiken über die Lakers vorgelesen habe. Es gibt tatsächlich eine richtig erfreuliche und die hängt mit Sicherheit mit Ed Davis zusammen. Sie sind das beste Offensive-Rebounding-Team der Liga. Umso unverständlicher, dass Ed Davis so wenig spielt tatsächlich. Also bei Byron Scott so in dieser Frontcourt-Rotation so wenig vorkommt. Ich glaube, wir hatten Stretches dabei, als wir das Spiel zusammen gegen die Dallas Mavericks geguckt haben. Da war er mal 60 Sekunden auf dem Platz. Was willst du in den 60 Sekunden groß beurteilen, ob er jetzt gut war oder schlecht war? Byron Scott winkt ihn sofort wieder vom Spielfeld runter. Ja, und dafür spielt jemand anders ziemlich viel. Ja, jemand, der natürlich, das muss man ihm zugutehalten, auch großer Teil dessen ist, dass, oder ein großer Part der großen Stärke der Lakers, nämlich das Offensive Rebounding, Jordan Hill. Jordan Hill fängt auf der 5 an, ist für mich genommen, ehrlich gesagt, so ein bisschen Tweener, spielt vielleicht von der Anlage her ein bisschen auf der 5, ist aber für mich eher ein Vierer, weil er kein Shotblocking hat, ein weiteres Problem der Lakers. Ich glaube, Jordan Hill averaged unter einem Block pro Spiel. Und was aber viel wesentlich schlechter ist, ist, dass er weniger als 50% seiner Versuche aus dem Feld verwandelt. Und das bei über 10, nämlich 11,5 Field Goal Attempts. Und das ist für jemand wie ihn, der offensiv ein bisschen limitiert ist, klar, der hat einen ganz guten Hookshot, den er sich angeeignet hat, ist es einfach, sind das zu viele Attempts. Ich bin gespannt, wie sich das ändern wird, wenn jetzt Nick Young wieder dabei ist, aber das würden nicht unbedingt so viel die Schüsse sein, die sich da verändern, die der Backcourt, die der Frontcourt nimmt. Was mir aufgefallen ist, als ich mir die Stats genauer angeguckt habe, ist, dass er sehr, sehr intuitiv agiert. Das aber nicht unbedingt zum Guten, sprich er entscheidet sich sehr, sehr schnell für den Wurf, wenn er ein bisschen Platz hat. Und den hat er, weil die Gegenspieler lieber wahrscheinlich einen Wurf von Jordan Hill nehmen als einen Wurf von Kobe Bryant. Das kann man auch quantifizieren an den Zahlen oder lässt sich auch ablesen, indem man sieht, dass 78% aller Abschlüsse von ihm ohne Dribble waren und in 82% der Fälle, wenn er einen Abschluss genommen hat, er weniger als 2 Sekunden den Ball in der Hand hatte. Manchmal ist das okay, wenn du einen Durchstecker bekommst und sofort dankst, klar, aber das machst du nicht bei 11,5 Shot Attempts. Das heißt, er sieht, dass er Platz hat, geht sofort hoch, nimmt den Wurf und trifft ihn nicht besonders hochprozentig. Da muss sich meiner Ansicht nach was ändern. Ich weiß nicht genau, ob der Coach es schafft, die Rollen so zu verteilen, dass er dann effektiv bleibt. Spielen muss er, weil sie haben keinen wirklichen Fünfer. Deshalb wird sich das nicht unbedingt ändern mit der Inside Presence. Da werden sie mit Jordan Hill leben müssen. Eine Sache muss ich noch klarstellen. Du hast gesagt, Carlos Boozer ist der schlechteste Teamverteidiger der Liga. Da hat sicher Andrea Bargnani auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, also was hängen bleibt bei den Lakers, vielleicht mal nochmal so als Fazit. Die Defense ist richtig im Keller. Byron Scott hat vor der Saison gesagt, ich halte nichts davon, Dreier zu schießen. Die Gegner zeigen es genau, dass das andersrum richtig ist. Ich glaube, das Spiel tatsächlich gegen Dallas war ein besserer Gradmesser als die beiden Siege davor. Es werden nochmal Ups kommen, wo sie ein, zwei Spiele gewinnen werden, aber ich glaube, der Großteil der Saison ist so, wie es alle gedacht haben. Zum Abschluss des Pods wollen wir noch ein bisschen auf Fantasy eingehen. Endlich kann man traden. Seit heute, seit Sonntag ist es möglich, dass ihr auch ein paar von euren Spielern loswerden könnt, die 3 an der Zahl, die entweder verletzt sind, euch enttäuscht haben, aber vielleicht auch taktisch gar nicht so unwichtig sind abzugeben. Wir haben unter anderem ein, zwei Spieler ausgemacht, die in den letzten Wochen durch ihre Rollen, die sie in den Teams bekommen haben, im Wert gestiegen sind. Heißt also, für euch zu einem Trade-Asset werden können. Zum Beispiel bei mir im Team, wir hatten unsere Teams ja mal der Reihe nach vorgestellt, Otto Porter und Chris Copeland wären solche Leute. Da muss man überlegen, die haben ein paar Millionen zugelegt. Kriegt man für diese Millionen jetzt nicht doch bessere Spieler? Oder ist es tatsächlich sogar so, dass Porter und Copeland durch die Rückkehr der Verletzten in ihren Teams nicht mehr so viel Spielzeit kriegen werden? Die beiden nur als Beispiel. Ein anderes wäre Russell Westbrook, steht vielleicht kurz vor seiner Rückkehr, macht Sinn, ihn zu halten, macht es nicht Sinn, ihn zu halten. Da haben wir schon die ein oder andere heiße Diskussion drüber geführt. So hat, glaube ich, jeder in seinem Team so ein paar Leute, wo er denkt, naja, lohnt es sich noch in den nächsten Wochen rein zu investieren oder will ich jetzt eher auf den kurzfristigen Erfolg setzen? wie gesagt, bei mir sind zum Beispiel solche Leute wie Quincy Pondexter, von dem ich sowohl spielerisch als auch menschlich enttäuscht bin nach den ersten beiden Wochen. Die müssen einfach gehen und bei den anderen muss ich halt mal so ein bisschen würfeln, taktieren, ja. Ja, ist dieses klassische Sell High, Buy Low Prinzip. Sprich, man guckt jetzt, welche Spieler momentan einen guten Run haben, der in absehbarer Zeit dann enden wird aufgrund der Rotation oder, weiß ich nicht, anderer Dinge. Und dass du Spieler siehst, die vielleicht im Gegenzug bisher nicht so gut durchgestartet sind und die das Potenzial haben. Also wenn ich euch zum Beispiel jetzt sage, dass Chris Copeland doppelt so viel wert ist momentan als Danilo Gallinari, werdet ihr mir bestimmt jetzt empfehlen, die beiden mal auszutauschen und dabei noch Geld zu machen. Ja, was ich damit sagen möchte, und das hast du ja eben schon erwähnt, man muss gucken, dass man sich irgendwie ein bisschen hochtradet, dass man Spieler holt, die Upside haben und dann noch ja ein bisschen für Furore sorgen können in den nächsten Tagen. Also da freuen wir uns, glaube ich, jetzt drauf im Anschluss an den Pod, wenn wir es jetzt hier aufnehmen. Die Trade Deadline ist seit ungefähr einer halben Stunde auf. Da werden wir noch ein bisschen fachsimpeln. Gut, vielleicht noch eine Anmerkung unsererseits. Wie immer, wir freuen uns wirklich richtig, wenn ihr auf Facebook uns Feedback gibt. Vor allem natürlich, was die nächste Adoption betrifft. Welches Team sollen wir in der kommenden Woche adoptieren? Da haben wir dann auch mal eine ganze Woche Zeit. Der Pod wird dann sicher Montag wiederkommen. Und klar, generell freuen wir uns über wirklich jedes Feedback. Sagt ihr, hey, wie ist denn eigentlich das mit der Usage Rate von Tony Roten? Oder ihr sagt uns halt, wieso spielt Javal McGee nicht? Der ist doch total der super Spieler. Wir freuen uns wirklich über alles. Nehmen das auch gerne mit rein. Und ich glaube, da sind wir auch ganz zeitig durchgekommen heute. Ich glaube, das war's, oder? Denke ich auch. Ja, wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, macht euch eine gute Woche. Und kommentiert fleißig, stellt eure Teams auf und dann schauen wir mal, was das so gibt in unserer Division. From Downtown. Reingehauen.